Nachdem ich mich im ersten Teil dieses Videos mit dem hilflos wirkenden Versuch einer argumentativen Verteidigung des Gender Pay Gaps eines Autoren von Spiegel Online beschäftigt habe, komme ich jetzt zu einem zweiten Artikel, der sich mit diesem Thema befasst. Veröffentlicht in der Online-Ausgabe der Zeit. Frau Henrike von Platen übertrifft mit ihrem Machwerk unerklärlicherweise sogar noch die stumpfen und emotionalen Argumente ihres Kollegen. Sie beginnt mit einer faktischen Aussage. Zitat: Der Einkommensunterschied ist noch viel größer. Der Einkommensunterschied von was oder von wem? Von Kardiologen und Krankenpflegern? Von Managern und Müllmännern? Nein. Natürlich meint sie den Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen. Diese kontextbefreite Überschrift lässt allerdings nicht auf eine neutrale und sachliche Berichterstattung hoffen. Zitat: Frauen werden schlechter bezahlt als Männer. Selbst schuld, heißt es oft. Oder das liegt an individuellen Lebensentscheidungen. Wirklich? Die Wahrheit ist noch krasser. Boah, krass! Und erneut wird bereits in der Zwischenüberschrift klar, dass der folgende Artikel mit einer klaren Wertung im Hinterkopf verfasst wurde. Frauen werden schlechter bezahlt als Männer. Werden sie das? Mir ist klar, dass es sich hierbei um eine umgangssprachliche Formulierung handelt, bei der mit schlechter bezahlt eigentlich weniger bezahlt gemeint ist. Es ist meiner Meinung nach aber kein Zufall, dass die Autorin diese Formulierung in diesem Zusammenhang wählt. Statistische Einkommensunterschiede, wie sie der Gender Pay Gap beschreibt, lassen keine Aussage darüber zu, ob im Einzelfall eine Frau schlechter bezahlt wird als ein Mann. Dazu müsste man alle relevanten Faktoren mit einbeziehen und einen Mann und eine Frau mit identischem Lebenslauf in der identischen Position vergleichen. Alle Abweichungen davon werden automatisch in statistisch messbaren Einkommensunterschieden resultieren. Manchmal mehr, manchmal weniger. Also Segel gesetzt, der Artikel steuert mit voller Geschwindigkeit auf den ideologischen Abgrund zu. Zitat: Das Einkommensgefälle zwischen den Geschlechtern in Deutschland beträgt 45,3%. What? Oh wow, das hat nun wirklich niemand kommen sehen. 45,3%, doppelt so viel wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Da scheint unsere Autorin aber auf ein Geheimnis gestoßen zu sein, welches besser als das Veröffentlichungsdatum von Anita Sarkeesians nächstem Video geschützt ist. Da würde mich doch direkt einmal interessieren, wie Frau von Platen auf diese Zahlen gekommen ist. Zitat: Das haben sich diese Emanzen ja wieder schön hingerechnet, werden die Altmachos einwenden. Blanker statistischer Unsinn. Zumal gerade eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ja feststellte, dass die Lohnlücke viel kleiner sei als gedacht und der Staat nicht handeln müsse, wie es in der Pressemitteilung dazu heißt. Ja, natürlich. Die Altmachos sehen das so. Denn was haben wir im vorangegangenen Artikel gelernt? Richtig, nur Menschen mit rückschrittigem und regressivem Weltbild könnten so eine Meinung vertreten. Die Fakten spielen keine Rolle, denn diese sogenannten Fakten kommen aus einer unreinen Quelle und daher kann man diese ohne weiteres abtun. Ist es eigentlich noch zu spät, einen Zähler für die begangenen Fehlschlüsse einzuführen? Nein? Gut. Zitat: Sowieso alles Quatsch, wird es am Männerstammtisch heißen. Schließlich bleibe es doch jeder Frau selbst überlassen, ob sie in Elternzeit geht, Teilzeit arbeitet oder wegen der Kinder oder der Pflege ihrer Eltern ganz zu Hause bleibt. Zuerst einmal Männerstammtisch. Ist das jetzt ein Ad hominem oder ein Genetic Fallacy? Egal. Auch wenn die Autorin diesen Abschnitt vermutlich sarkastisch meint, so ist das Geschriebene bis auf den Punkt der häuslichen Pflege der Eltern durchaus korrekt. Für einen Krankheits- bzw. Pflegefall der Eltern kann man nur schwer planen. Wohl aber darüber, ob man ein Kind bekommen möchte und welcher Elternteil in Elternzeit geht, in Teilzeit arbeitet oder ganz zu Hause bleibt. Zitat: Ach ja? Sollten Sie jubeln, ob der Berufung zur Mutterschaft, Elternzeit und all der anderen unbezahlten Care-Arbeit? Sollten Frauen dankbar sein, dass sie im Vergleich zu den Männern überdurchschnittlich oft das Glück der Teilzeitarbeit wahrnehmen? Die Berufung zur Mutterschaft? Ich glaube, das letzte Mal, als Frauen in Deutschland dazu berufen wurden, Mutter zu werden, lag ein paar Jahre später ganz Europa in Trümmern. Sollte das Welt- und Menschenbild der Autorin in dieser Zeit stecken geblieben sein, würde das zumindest auch noch einige ihrer anderen traditionellen Vorstellungen erklären. Kommt es nur mir so vor oder redet die Autorin hier eine Pflicht zum Kinderkriegen daher, die dann auch gefälligst vom Staat oder der Gesellschaft belohnt werden sollte? Anders lässt sich für mich der Begriff der unbezahlten Care-Arbeit nicht erklären. Die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ist im besten Fall eine Entscheidung zweier erwachsener und mündiger Individuen, die sich dieser Aufgabe und den Konsequenzen dieser Entscheidung bewusst sind. Diese Konsequenzen beinhalten auch eine nicht näher bestimmte Menge an Arbeitszeit, die in die Erziehung und Versorgung des Nachwuchses investiert werden muss oder zumindest sollte. Wie diese beiden Individuen diese Aufgabe gemeinsam meistern und die Arbeitsverteilung dafür festlegen, ist eine rein private und persönliche Entscheidung. Wer das nicht kann, weil er den physischen, psychischen oder finanziellen Konsequenzen nicht gewachsen ist, sollte es lassen. Es gibt keine Pflicht zur Fortpflanzung. Und Frauen nehmen häufiger das Glück der Teilzeitarbeit wahr? Wenn sie es selbst wahrnehmen, das heißt frei entscheiden können, dann sollte doch hier kein Problem bestehen. Oder spielt die Autorin hier auf einen angeblichen Zwang an, der Frauen dazu bringt, Teilzeitarbeit häufiger anzunehmen als Vollzeitarbeit? In diesem Fall Bühne frei für Mr. Hitchens. Extraordinary claims require truly extraordinary evidence. What can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence. Zitat: Es ist nämlich gar nicht lange her, da waren eigenes Einkommen oder eigenes Vermögen für Frauen, besonders für Verheiratete, rechtlich gar nicht vorgesehen. Mit der Vergangenheit politische Maßnahmen in der Gegenwart und Zukunft fordern. Großartig muss man nicht verstehen. Zitat: Erst jetzt wächst eine Generation von Frauen heran, für die Berufstätigkeit und ein eigenes Bankkonto, zumindest theoretisch, eine Selbstverständlichkeit ist. In der Praxis leider nur bis zur gläsernen Decke, dem ersten Kind oder beidem. Frau von Platen, wie bitte? Die Berufstätigkeit von Frauen und deren eigenes Bankkonto endet, wenn sie die gläserne Decke erreichen oder ein Kind bekommen? I don't have facts to back this up. Netterweise hat die Autorin bzw. die Zeitredaktion einen kleinen Infokasten im Artikel angelegt, der uns Hintergrundinformationen über den Gender Pay Gap vermitteln soll. Wer hier jetzt eine neutrale Wissensvermittlung erwartet, liegt mal wieder falsch. Zitat: Weil Frauen aber häufiger in schlecht bezahlten und tarifgebundenen Branchen und Berufen arbeiten, weniger oft in Führungspositionen vertreten sind und zudem häufiger als Männer im Niedriglohnsektor tätig sind, können gute 2/3 Lohnunterschiede auf diese Weise erklärt werden. Es bleibt jedoch ein nicht zu erklärender Rest. Wonach hört sich das doch gleich an? Ich komme nicht drauf. Zitat: Es ist davon auszugehen, dass dieser Unterschied aufgrund von bewusster oder unbewusster Diskriminierung zustande kommt. Ja, die Zeit ist mit diesem Artikel wirklich den kompletten Weg gegangen und hat das God of the Gaps Argument vollständig durchgezogen. Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte im Angesicht dieser intellektuellen Inkompetenz. Zitat: Fürs fröhlich kichernde Männerhirn sei es darum nochmal in Ruhe erklärt. Zitat: Um den Equal Pay Day zu ermitteln, wird der Bruttostundenlohn von Frauen mit dem Bruttostundenlohn von Männern verglichen. Und zwar immer der Durchschnitt, also nicht das Gehalt vom Vorstandsvorsitzenden irgendeines DAX-Konzerns mit dem Gehalt der Bundeskanzlerin oder das Einkommen eines Professors mit dem einer Verkäuferin im Einzelhandel. Am Ende gibt es einen Durchschnittsmann und eine Durchschnittsfrau. Die deutsche Durchschnittsfamilie mit Vater, Mutter und 1,4 Kindern. Richtig. Es entsteht ein statistischer Durchschnittsmann und eine statistische Durchschnittsfrau, die aber nicht wirklich existieren. Da jetzt nochmal ganz langsam für Frau von Platen. Die Individuen, welche die Grundgesamtheit bzw. die jeweilige Stichprobe der beiden Gruppen Männer und Frauen ausmachen, sind nicht identisch. Und genau aus diesem Grund ist der unbereinigte Gender Pay Gap als Maßstab für eine angebliche Diskriminierung auch nicht geeignet. Wir vergleichen hier die altbekannten Äpfel und Birnen miteinander. Bleib cool, Bebers. Wie heißt das noch? Wer A sagt, der muss auch irgendwie B machen oder so. Und was soll das jetzt heißen? Inwieweit sich diese beiden Gruppen unterscheiden, wird durch die relevanten Faktoren, wie sie in der tollen Infobox kurz zuvor aufgelistet werden, erklärt. Wenn wir für diese Faktoren kontrollieren, dann schrumpft der Gender Pay Gap immer weiter und weiter. Warum muss ich das eigentlich noch erklären? Zitat: Zum Mitrechnen eine Kiste Bier. Nein, danke. Zitat: So schwer ist das doch nicht zu verstehen, oder? Das frage ich mich bereits seit Beginn dieses Videos. Zusätzlich frage ich mich, welche Qualitätskontrollen für Artikel bei der Zeit überhaupt noch in Kraft sind. Zitat: Viele Gründe für die Lohnlücke. Was in der Tat sehr viel komplizierter ist, sind die Gründe dieser Ungerechtigkeit. Es gibt keine Ungerechtigkeit, sondern eine Ungleichheit. Diese Begriffe sind nicht austauschbar. Zitat: Da hängt nämlich alles mit allem zusammen. Ausbildungsgrad und Berufswahl, familienbedingte Erwerbsunterbrechung und unbezahlte Care-Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienstand und Steuerklassen, Arbeitszeitmodelle und Aufstiegschancen. Liebe Frau von Platen, wenn alles miteinander zusammenhängt, dann kann auch genauso gut gar nichts miteinander zusammenhängen. Die Aussagekraft beider Behauptungen geht gleichermaßen gegen Null und hilft somit weder bei der Problemanalyse noch bei der Problemlösung. Warum allerdings Ausbildungsgrad und Berufswahl Teil einer Ungerechtigkeit sein sollen, würde mich dann aber doch interessieren. Wird hier nicht für Chancengleichheit, sondern für Ergebnisgleichheit plädiert? Zitat: Die dreckige Wahrheit, 45,3%. A dirty, filthy slob. Dirty boy, dirty, dirty, dirty. Zitat: 77% aller Frauen zwischen 30 und 50 Jahren verdienen weniger als 1.500 Euro. Und nur 10% haben ein eigenes Nettoeinkommen von mehr als 2.000 Euro. Nur 39% sind Vollzeit erwerbstätig. 14% haben gar kein eigenes Einkommen. Wie die Ergebnisse der aktuellen Studie Mitten im Leben, Wünsche und Lebenswirklichkeiten von Frauen zwischen 30 und 50 Jahren des Soziologen Carsten Wippermann zeigen. Inwiefern liegt damit ein Nachweis für eine bewusste oder unbewusste Diskriminierung vor? Zitat: Gegen derlei Unrecht lässt sich mit einem Gesetz vorgehen. Das existiert. A task that is at least daunting and more likely unachievable. Übersetzt und zusammengefasst, es ist aktuell nicht möglich, ohne begründeten Zweifel nachzuweisen, dass der errechnete Gender Pay Gap ein Resultat von Diskriminierung ist, und auf dieser Basis ist es nicht sinnvoll, Gesetze oder Richtlinien zu erlassen, die versuchen, hier korrigierend einzugreifen. Zitat: Wie viel verdienen meine Kollegen? Was verdienen die Frauen in meinem Unternehmen und was die Männer? Bekomme ich da zu wenig? Oder kann ich ganz im Gegenteil zufrieden sein mit dem, was ich habe? Auf diese Fragen können wir erst Antworten finden, wenn wir die Karten offen auf den Tisch legen. So löblich diese Forderung nach einer grundsätzlichen Transparenz auch ist, sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gründe der Entgeltungleichheit auch nicht vollständig aufdecken und im Gegenzug nur eine neue Neiddebatte anstoßen. Denn wie soll ein Arbeitnehmer adäquat beurteilen können, warum ein Unternehmen seinem Arbeitskollegen mehr oder weniger bezahlt? Müsste dafür nicht auch die Qualifikation des Kollegen lückenlos aufgedeckt werden? Müsste dafür nicht mit einem objektiven Maß bestimmt werden, welchen Wert der Kollege für das Unternehmen hat, womit dann sein Gehalt gerechtfertigt werden muss? Fassen wir noch einmal zusammen. Der Artikel von Frau Henrike von Platen bleibt uns ebenso wie der vorangegangene Artikel von Spiegel Online einen Nachweis für eine Diskriminierung im Zusammenhang mit dem Gender Pay Gap schuldig. Wie uns der Fehlschlusszähler anzeigt, ist die Mehrheit der vorgebrachten Argumente entweder von vornherein fälschlich oder zu schwach, um eine Diskriminierung ohne begründeten Zweifel nachzuweisen. Die Alternativhypothese ist somit abzulehnen und die Nullhypothese ist anzuerkennen. Und solange Verfechter der Idee des Gender Pay Gap als Zeichen für eine Geschlechterdiskriminierung weiterhin eine solche Denkfaulheit und intellektuelle Unredlichkeit an den Tag legen, wird sich daran auch nichts ändern. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, ein Abo dalasst und mal auf meinem Blog vorbeischaut. Link dafür findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Dr. Rant.